1. Diocese Lied ist ein Psalm von David, der für den Musikdirektor bestimmt ist und mit seinen Instrumenten begleitet werden soll. 2. Erhorming, when ich zu dir ruf, O Gott, de du mein gerechtig keet verteidigst, da du mir bereits in Zeiten der Bedrängnis geholfenest, bitte ich dich nun ernutem Nade und Gehor für mein Gebet. 3. Ihr ein flussreichen Manner, wie lange bieb sich dich noch, mein Ere zu beleidigen, warende uke wertlosen dingen widmet und nach an Wahrheiten strebt. 4. Solltet erkennen, dass der Herr mich auf wunderbare Weise für sich ausgesondert hat, weshalber aufmerksam zuhört, sobald ich in M. Hilf anruf. 5. Erschreckt vor den Konsequenzen und hütet you darver zu sundigen, denkt stattdessen in der Still der Nacht über ihr Taten nach und bewort schweigen. 6. Bringt dem Herrn die Worte geschrieben in, aufrichtigen Opfer da und setzt ihr Gesamtes Vertrauen ausschließlich auf in. 7. Waren viel Menschen skeptisch fragen, where ihnen Guts widerfahren last, bitten wadich, Herr, uns mit der Helligkeit deiner Gegenwart zu segnen. 8. Duest mein Herz mit einer tieferen Freude erfüllt, als es ihn empfinden, die über einen Überfluss und Getreide und Wein verfügen. 9. In vollkommenem Frieden word ich mich nun schlafen legen, da du allein, Herr, mir ein Leben in angestorter Sicherheit ermöglichst.